in einer deutschen Fallschirmjägerschule. Hier wird der Nachwuchs der grünen Teufel auf seine kommenden Aufgaben vorbereitet. Bodenübungen auf dem Sprungfeld. Fertig machen zum ersten Sprung. Mann tut bedenkenlos den Sprung in die Tiefe. Nach der Landung blitzschnell an die Waffen.